Zusammen mit drei Freunden, Roland, Sarah, Gerhard, deine Wenigkeit, hast du die Aktion Arschloch ins Leben gerufen. Das ist jetzt erstmal ein provokativer Name, dahinter steckt eine gute Aktion. Was genau steckt denn eigentlich hinter dieser Aktion Arschloch? Ja, was genau steckt dahinter? Es ist eigentlich der Versuch, das Lied Schrei nach Liebe, da kommt eben der Ausruf Arschloch drin vor, wieder in die Charts zu bringen. Das ist ein alter Song von 1993 von der Band Die Ärzte. Die haben es damals geschrieben als Reaktion auf rechtsradikale Randale und Brandstiftungen, bei denen auch viele Leute zu Tode gekommen sind in Mölln und Solingen. Also das waren damals viele Flüchtlinge aus den Jugoslawienkriegen, die nach Deutschland kamen. Und die sind eben angefeindet worden und es ging eben bis hin zu Brandstiftungen und ähnlichen schlimmen Sachen. Und darauf haben die Ärzte halt mit diesem Lied reagiert. Und wie genau seid ihr dazu gekommen? Also ich meine, der Hintergrund, klar, aktuell große Flüchtlingsdebatte, großes Thema vermeintliche besorgte Bürger. Aber wie seid ihr dazu gekommen, diese Aktion ins Leben zu rufen? Ja, das war so eine typische Schnapsidee, sage ich mal. Roland war wohl auf einer Hochzeit zu Gast und der DJ hat irgendwann so gegen 12 oder ein bisschen später in der Nacht von Samstag auf Sonntag, also letzte Woche, Westerland von Die Ärzte gespielt. Und dann kam ihm der Gedanke, eigentlich bräuchten wir in dieser Zeit eher eben Schrei nach Liebe. Und er hat das dann auf Google Plus gepostet und ich habe das dann am nächsten Tag, also tagsüber am Sonntag gesehen, habe gedacht, ja, irgendwie stimmt, hat er wohl recht. Habe das weitergeteilt und da ich so einiges mehr an Followern habe als er, habe ich dann auch viel Zuspruch bekommen. Und dann habe ich im Laufe des Tages da eine Aktionsseite draus gemacht, mit dem Plattencover drauf und so halt mit dem Namen eben auch und dem Hashtag auf jeden Fall. Und das hat offenbar dann doch so einigen Leuten noch mehr gefallen. Ja, als nächstes kam dann jemand auf mich zu, den ich auch nicht kannte. Volker Buschmann heißt der, glaube ich, der mir angeboten hat, ja komm, mach doch da eine Website dazu. Ich habe noch Webspace, ich besorge dir eben schnell die Domain, ich richte dir da WordPress ein. Und dann ging es weiter auf Twitter und Facebook. Und ja, der Zuspruch kam und kam und kam. Das war übrigens alles noch am Sonntag, glaube ich, bis zur Facebook-Seite. Also es ist schon an diesem Sonntag ein bisschen explodiert. Ja, also ne, ich dachte, ich hatte dann so ein bisschen Ehrgeiz schon. Ne? Ach komm, versuch's das mal richtig, mal schauen, wie die Leute so anspringen. Ich glaube, am Montag waren es irgendwie 300 Likes bei Facebook oder so. Also das war jetzt noch echt überschaubar. Mittlerweile habt ihr die 100.000 geknackt? Ja, wir sind aktuell, glaube ich, bei 114.000 oder 115.000. Das heißt, der Zuspruch kommt. Ihr agiert aber völlig unabhängig von der Band Die Ärzte, deren Song ihr eigentlich in die Charts bringen wollt. Haben die sich irgendwie schon mal bei euch gemeldet oder gab's da irgendwie mal... Wurde da mal irgendwie ein bisschen drüber geredet, oder? Ja, das ist richtig. Also ich habe aus Jux eigentlich direkt am Sonntag, also am ersten Tag, mal eine Mail an die Fanpostadresse da geschrieben. Und da kam eigentlich nichts bis ja zum Mittwoch. Am Mittwochabend habe ich ihnen nochmal ganz offiziellen Fax geschickt. Und am Donnerstag haben sie sich tatsächlich auf der Homepage geäußert, haben gesagt, finden wir gut, wäre auch mit jedem anderen Song okay gewesen, der ein Anti-Nazi-Song ist. Aber wir unterstützen euch und wir spenden alle Einnahmen an Pro Asyl. Das heißt, das Geld, was eigentlich dann darüber noch mehr eingenommen wird, wird gar nicht bei den Ärzten hängen bleiben. Genau, so habe ich das verstanden, ja. Jetzt hatten wir die 114.000 Follower angesprochen. Das ist ein ziemlich deutliches Zeichen des Zuspruches. Andererseits sind dieser Tage, naja, offene Hassbotschaften in den sozialen Netzwerken allgegenwärtig, also keine Sonderheit mehr. Ihr werdet euch jetzt auch mit eurer Aktion neben den ganzen Freunden sicherlich nicht nur Freunde gemacht haben. Wie ist das von der Resonanz bisher? Also die Resonanz ist echt zu 99% positiv, wenn nicht sogar noch mehr. Und negative Kommentare, gut, es kommen ein paar, ja, so ein bisschen verschwörungstheoretischer Blödsinn, kommt auf der Website an, bei Facebook. Kann ich einfach nicht mehr alles lesen, von daher weiß ich nicht, ist aber auch eher selten, dass ich mal drauf stoße. So ein paar Spaßvögelchen, irgendjemand hat so ein dusseliges WordPress-Blog aufgemacht und da quasi unter demselben Namen so schulenfeindlichen Blödsinn geschrieben, was aber offenbar keiner sonst beachtet außer mir. Und ja, hat mich ein User darauf hingewiesen dann bei Facebook. Und ansonsten ein paar ärgerliche Sachen, das ist zum einen halt bei Facebook, es gibt ein, zwei Fake-Profile, die zum einen halt sozusagen in unserem Namen viele Kommentare absetzen unter Artikel dazu Und zum anderen gibt es, also nicht nur bei Facebook und bei den Facebook-Profilen, sondern offenbar auch an anderer Stelle Leute, die dann eben auch so tun, als wären sie Unterstützer und dann versuchen mit Werbelinks auf Amazon da noch Provisionen abzugreifen. Wie kann man dagegen vorgehen? Wie kann man das verhindern? Ganz schwierig. Also wir haben Amazon angeschrieben, wir haben die Leute darauf hingewiesen. Es kann auch sein, dass sie es gar nicht wirklich wissen. Ich weiß es nicht. Also ich wüsste es jetzt nicht. Na gut, aber wenn man so ein Werbeprofil hat, dann weiß man das wahrscheinlich. Also es ist ärgerlich, aber letztendlich ums Geld ging es uns eigentlich nicht. Also jetzt weder um das Spendengeld, was wir natürlich gut finden, und erst recht nicht darum, die Band reich zu machen, sondern so die Idee war halt, dass der Song einfach ein bisschen nachdenklich macht und Leute vielleicht dann doch mal merken, ne, oder jetzt gerade, wo es so viele sind, merken, ey, komm, diese ganzen Spinner da, das ist eben nicht die Mehrheit, auch wenn sie laut ist, auch wenn sie brüllen und auch wenn sie hässlich sind und auch wenn sie in den Nachrichten sind. Deswegen, wir sind einfach viel mehr. Eure Aktion, ich habe es ein bisschen bei euch auf der Facebook-Seite auch verfolgt, ist ja auch bei den deutschen Radiosendern relativ gut angekommen, kann man sagen. Ich erinnere mich zum Beispiel an einen Post, wo SWR3 eine halbe Stunde am Stück Schrei nach Liebe gespielt hat. Das bedeutet offensichtlich auch, dass da ein paar Leute mitziehen. Deswegen jetzt die ganz wichtige, entscheidende Frage. Wie sieht's denn aktuell aus? Wo steht denn Schrei nach Liebe im Moment in den deutschen Charts? Also in den ganz offiziellen Single-Charts, die gibt's ja nur einmal pro Woche. Und zwar werden die immer werden da Verkäufe und Streams und sonst was alles gerechnet, immer von freitags bis zum nächsten Donnerstag. Da waren sie jetzt bei der letzten Auswertung, also letzten Freitag, auf Platz 12 als Neueinsteiger, was schon beachtlich ist. Wie es jetzt nächste Woche aussieht, weiß ich nicht. Das wäre dann sozusagen auch die erste Woche, wo wir komplett sozusagen mit dabei sind. Ironischerweise ist gerade wohl, lustigerweise, ich glaube am Freitag haben die Bösen Onkels dann noch eine neue Single rausgebracht. Oh, das trifft sich ja ganz schön. Ja, das passt irgendwie ziemlich gut. Naja, aber wie gesagt, in den offiziellen Singles-Charts beim letzten Mal am Freitag auf Platz 12. Ob es jetzt besser wird diese Woche, weiß ich nicht. Dazu müssten ja, vermute ich mal, viele Leute nochmal als neue Käufer dazukommen. Gucken wir mal. Wie ich gelesen habe, war der Song ursprünglich 93 bis auf Platz 9 hat er es geschafft. Das heißt, sollte er jetzt auf die Platz 1 gehen, dann wäre es tatsächlich ein größerer Erfolg, als der Song damals 1993 gefeiert hat? Das wäre ziemlich unglaublich, ja. Gut, dann wünschen wir euch natürlich weiterhin ganz viel Spaß. Wir aus Namibia können natürlich nicht sonderlich dafür beitragen, dass der Song in Deutschland auf den Platz 1 geht. Können aber sagen, schöne Aktionen finden wir absolut unterstützenswert. Ja, danke euch.